lächelt der Mond und sie leise dahin. Der Vater der Erde, das Licht dunkler Stunden, in jeder Nacht zieht er die Bahnen, zeigt uns stolz seine Wunden. Er lässt die Dunkelheit eine Pause machen. Doch jede Straße wiegt im grauen Mondschein und heimlich als Clowns die Kinder hassen. Er hat so viel gesehen, jede Träne, jedes Leben ist schon eine treue Seele, strahlt nur der Sonne wegen. Vielleicht holt es dich zurück, wenn du nach oben blickst und schaust du lang genug, mit etwas Glück siehst du das Mondgesicht. Du, im Endeffekt ist er der Letzte, der geht. Wenn unsere Welt schon lang gestorben ist, der Letzte, der lebt. Erscheint am letzten Morgen, erscheint am letzten Abend. So vergehen die Tage und am Ende waren wir niemals da. Schlaf nur ein, bald kommt der Mond, der draußen hinter den Birnbäumen wohnt. Einer davon kitzelt ihn sanft am Kinn, lächelt der Mond und sie leise dahin. Leg mich hin, wenn's dunkel wird, Nachtleben ist laut. Früher wollte ich wach bleiben, um hochzuschauen als Astronaut. Habe mir das ausgemalt, ja, schöner Traum. Und ich lebte ihn Tag für Tag, weil es so viel Farben gab. Weil es so viele Fragen gab, in diesem schönen Leben wollte ich nach oben einfach reden gehen. Und wenn ich heute Abend schlafen gehe, träumt irgendwas erzähle, weiß ich, wer mir zuhört, wer mit Augenzwinkern untergeht. Ja, wir sehen nur seinen Werdegang. Er schwenkt sein weißes Licht stolz wie ein Hauptlaternenmann. Ich rufe gute Nacht, er verschwindet hinterm Blätterdach. Und ich schlaf, er bleibt weiter wach. Schlaf nur ein, bald kommt der Mond, der draußen hinter den Birnbäumen wohnt. Einer davon kitzelt ihn sanft am Kinn, lächelt er.